Wir kommen nun auf die Hauptfrage im dritten Kapitel zurück. Sind die bisher von der Forschung aufgedeckten Fälle von mittelalterlichen Urkundenfälschungen wirklich, wie bis heute anstandslos angenommen wird, als praktische Fälschungen aufzufassen? Sind beispielsweise die schon mehrfach genannten Reichenauer Vorkommnisse wirklich ins 10., 11. und 12. Jahrhundert fallende Fälschungshandlungen Reichenauer Klosterinsassen, die damals allerlei Vorteile für ihr Kloster und die anderen oben angeführten Klöster erschleichen wollten? Ich verneine diese Frage und schicke mich nunmehr an zu beweisen, dass diese Reichenauer Fälschungen, wie übrigens alle die vielen anderen von den Diplomatikern bisher aufgedeckten mittelalterlichen Urkundenfälschungen, nicht praktische Fälschungen, sondern gelehrte Fälschungen darstellen, genauer gesagt, dass sie alle Ausflüsse und Resultate der universalen Fälschungsaktion sind. Um diese universale Aktion noch etwas genauer zu charakterisieren, sei hier vorläufig beweislos vermerkt, dass sie am Ausgang des Mittelalters stattfand und zur Erreichung ihrer Zwecke auch die deutsche urkundliche Überlieferung des ganzen Mittelalters fälschen musste. Und nun zu den Beweisen, dass die bisher aufgedeckten mittelalterlichen Urkundenfälschungen keine praktischen Fälschungen sein können. Erstens die Reichenauer Fälschungen. Ich führe den Beweis, indem ich den Leser die Arbeitsweise der Reichenauer Fälscher unter die Lupe nehmen lasse. Wie wird ein Mensch verfahren, der eine falsche Urkunde fabrizieren will? Seine Arbeit wird ihm durch das Wesen der Fälschung eindeutig vorgeschrieben. Er kann nicht nach Belieben in den Tag hineinfälschen, sondern er muss sich an Vorlagen halten. Soll eine gefälschte Urkunde ihren praktischen Zweck erfüllen, soll sie mit dem erhofften Erfolg täuschen, so muss sie einer echten Urkunde so ähnlich wie nur möglich sehen. Um diesen Schein der Echtheit zu erwecken, wird jeder Fälscher bestrebt sein, sein Falsifikat in seinem inneren und äußeren Merkmalen möglichst genau der echten Vorlage nachzubilden. Es ist das so selbstverständlich, dass eigentlich gar keine Worte darüber zu verlieren wären. Aber der Leser muss nun einmal in der Wissenschaft der Urkundenkritik immer wieder auf etwas Selbstverständliches verwiesen werden, was meine Schuld nicht ist. Nun gibt es geschickte und ungeschickte Fälscher. Aber wenn ein ungeschickter Fälscher sein Ziel nur halb erreicht, so liegt das an seinem geringen Talent und nicht an dem guten Willen. Noch einmal etwas Selbstverständliches. In der Natur der Sache liegt es, dass es ganz ausgeschlossen ist, ein normaler Urkundenfälscher könne etwa mit voller Absicht seine echte Vorlage in den wichtigsten Punkten glatt ignorieren und sich in reiner Fantasieproduktion gefallen. So etwas wird sich jedenfalls kein praktischer Fälscher zu Schulden kommen lassen. Vor allem haben seit jeher Urkundenfälscher ihr Augenmerk auf genaue Nachzeichnung der Schrift der echten Vorlage richten müssen. Über die mittelalterliche Schrift eine ganz kurze Aufklärung. Paläographie, also die Altschriftenlehre, ist die Lehre von der alten lateinischen Schrift und ihrer Entwicklung. Sieht man sich die lateinischen Urschriften aus der Merowinger, Karolinger und der späteren Kaiserzeit an, so erscheint auf den ersten Blick ein fortwährender Wechsel in den Formen der Buchstaben. Man erblickt in den Diplomen der verschiedenen mittelalterlichen Jahrhunderte Buchstaben von der sonderbarsten Gestaltung, sieht man aber schärfer zu, so erkennt man in den exotischen Buchstabenwesen gute alte Bekannte. Es sind nämlich immer dieselben bekannten lateinischen Buchstaben, die uns nur in wechselnder Vermummung entgegentreten. Was man Entwicklung dieser Buchstaben nennt, äußert sich lediglich darin, dass die Buchstaben in den einzelnen Jahrhunderten erstens mit verschiedenen Schnörkeln versehen sind, zweitens, dass sie verschiedene Größe und Länge aufweisen, drittens, dass sie in einer Epoche mehr eckig, in einer anderen mehr abgerundet erscheinen. Wir treten nun endlich an die Reichenauer Fälschungen und ihre angeblich praktischen Urheber heran. Ich halte mich dabei an die Ergebnisse, die K. Brandy und J. Lechner über diesen Gegenstand veröffentlicht haben. K. Die zahlreichen Reichenauer Fälschungen sollen nach den genannten Forschern in vier Gruppen einzuteilen sein, nämlich Fälschungen erstens aus dem 10. Jahrhundert, zweitens aus dem Ende des 11. Jahrhunderts, drittens aus dem Anfang des 12. und viertens aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Zur Gruppe angeblich des 10. Jahrhunderts gehören zwei falsche Diplome auf den Namen Karls des 3. und ein Diplom Ottos des 1. Als Fälscher dieser Stücke ist ein 940 aus der kaiserlichen Kanzlei ausgetretener Schreiber Popo C. ermittelt, der also nach seinem Austritt seine frühere Tätigkeit unbefugterweise fortsetzte und die urkundlichen Bedürfnisse von Reichenau und Rheinau deckte. Wie hat nun Popo C. seine Aufgabe für Reichenau erledigt? Um die Diplome Karls des 3. zu verfertigen, tat er allererst, was jeder andere Fälscher tun muss und wird, er suchte sich aus dem Archiv des Klosters echte Stücke hervor, die ihm als Vorlage dienen sollten. Er fand Originale Karls des 3. und hat solche auch tatsächlich für seine Fälschungen verwertet. Siehe Lechner, Seite 31 und folgende. Für den Inhalt seiner Fälschung war das Diplom Karls des 3. M1541, für die Schrift war M1637 die Hauptvorlage. Da das Diplom M1637 noch vorhanden ist, so sind wir in der Lage, die Fälschungen Popos hinsichtlich der Nachzeichnung der Schrift mit der Vorlage zu vergleichen. Und wie lautet das Resultat? Hören wir Lechner über diesen Punkt.